Deutschlandfunk. Kommentar. Mit demonstrativer Geschlossenheit wollen sich CDU und CSU bei den 2019 anstehenden Wahlen in Europa und im Osten Deutschlands gegen drohende Stimmverluste stemmen. Trotz des neuen Gemeinschaftsgeistes betonten die Unionsschwestern aber, dass sie auch künftig bei Themen unterschiedliche Meinungen zulassen werden. Beide Parteien hätten in den vergangenen 70 Jahren immer wieder gestritten, aber zugleich auch eine kooperative Konkurrenz gepflegt, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zum Abschluss der dreitägigen Klausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seon. Tobias Krone kommentiert. Deutschlands Konservative sprechen von einem Neuanfang mit dem Ende der Klausurtagung in Seon. Atmosphärisch ist er tatsächlich gelungen. Doch gerade in Bayern kann man skeptisch fragen, wie viel Optimismus erträgt die Realität, die weiterhin schwierig bleibt. Zunächst, die Akteure der bayerischen CSU dürften vor allem deshalb so optimistisch gestimmt sein, weil sie in diesem Jahr die Chance haben, ihre persönlichen Kernkompetenzen auszuspielen oder sich glaubhaft neue zuzulegen. Dieser zuletzt genannten Gruppe gehört Markus Söder an. Nach seinem aggressiven Landtagswahlkampf, der verloren ging, muss, darf und will der Ministerpräsident nun in die Rolle des Landesvaters hineinwachsen. Diesen Rollenwechsel hat ihm bisher niemand abgenommen. Doch er bemüht sich und betont, manchmal ein wenig zu bemüht, dass das Aufregerthema Asyl die Bürger derzeit vor allem nervt. Söder will nun also ausgleichender werden, das Hardliner-Image loswerden. Kein Jahr wäre dafür besser geeignet als dieses, in dem sich die CSU für die Europawahl gemäßigte Töne und Harmonie mit der Schwesterpartei verordnet hat. Ebenfalls gut damit fahren dürfte Generalsekretär Markus Blume. Er kann sowohl seine Fähigkeit als Parteistratege ausspielen, als auch sein Profil. Er ist kein Schreihals, dafür Großstädter, liberal und kirchlich engagiert. Genau die Milieus, in denen die Christsozialen wieder Boden gut machen wollen. Noch Parteichef und Innenminister Horst Seehofer könnte vielleicht immerhin die Weisheit erlangen, sich nicht permanent mit der Kanzlerin zu bekriegen, denn sowohl ihm als auch ihr dürfte die Macht aus der Partei fehlen. Und Alexander Dobrindt? Der Landesgruppenchef der CSU im Bundestag hat sich alle Mühe gegeben, einen positiven Spirit zu inszenieren, den er heute historisch etwas großformatig als Geist von Seon verstanden wissen will. Ein Geist von Harmonie, ein Geist von Frieden. Mutig ist das insofern, als die Realität so schwierig ist wie drei Tage zuvor. Für die Europawahl bekäme die CSU derzeit noch dürftige 36%. Die Beliebtheitswerte der Großen Koalition in Berlin sind verheerend. Dobrindt sollte klar sein, dass der Geist von Seon vor allem ein Zweckoptimismus ist. Doch es gibt auch Anzeichen für Realismus bei der CSU. So will man sich in der Migrationspolitik auf das Machbare beschränken. Was das heißt, hat Innenminister Horst Seehofer inzwischen schon bewiesen. Seine Zustimmung zum Fachkräftezuwanderungsgesetz vor Weihnachten gegen seine CSU-Landesgruppe war so ein Zugeständnis an die Machbarkeit von Politik in einer großen Koalition. Und es war richtig so. Auch die Lautstärke zu den mutmaßlichen Prügelattacken von Amberg blieb in Seon während der Klausur in Maßen. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass man die Notwendigkeit eines Themenwandels verstanden hat. Alexander Dobrindt dagegen hielt es offenbar im Bereich des Machbaren, in seinem diesjährigen Essay den Grünen Parallelen mit der AfD zu unterstellen. Eine sehr gewagte These, spätestens nach der bayerischen Landtagswahl im vergangenen Jahr, bei der viele CSU-Wähler den Grünen ihre Stimme gaben, weil in ihren Augen die CSU zu viele Parallelen mit der AfD aufwies. Doch eines muss man Dobrindt lassen. Er hat die CSU in Seon in ein neues, helleres Licht gehoben. Er hat die neue Vorsitzende der Schwesterpartei eingeladen und zusammen mit ihr glaubhaft eine neue Phase der Partnerschaft eingeläutet. Annegret Kramp-Karrenbauer hat es geschafft, mit ihrer Frische den Streit, die persönlichen Anschuldigungen und den Besuch von Viktor Orban an derselben Stelle vor einem Jahr, zumindest für die nächsten Monate, vergessen zu machen. Sie hörten einen Kommentar von Tobias Krone.